Klingeling, geht die Glocke, ich erschrecke, ich hab noch gar nicht aufgeräumt. Stundenlang saß ich breit auf der Couch und hab fast nur von dir geträumt. Ich hör dich unten auf der Treppe, ich bin schon ganz schön aufgeregt. Bum-di-bum, macht mein Herz, während ich wart, bin sogar geduscht und frisch gepflegt. Es ist nur Liebe und nicht mehr.